Aus Anlass des 53. Jahrestages des Arbeitsbeginns von Genossen Kim Jong-il im Zirkel der Partei der Arbeit Koreas fanden in Dänemark, Deutschland, Tschechien, Rumänien, Kirgisien, Pakistan und Indien Festveranstaltungen statt. Daran waren die Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kreise und die Massen in diesen Ländern beteiligt. Auf den Veranstaltungen schätzten die Redner den Genossen Kim Jong-il hoch, der die Partei der Arbeit Koreas zur Partei des Staatsführers und zur unbesiegbaren revolutionären Partei entwickelt hatte. Auf der Veranstaltung in Dänemark wurde ein Brief an Genossen Kim Jong-un angenommen.